Wer soll ein Schicksal? Wer soll ein Schicksal? Wer soll ein Schicksal? sein. Ich kann nicht still, Mann sein. Ich kann nicht still, Mann, nicht still, Mann sein. Wer so tief sein, wer so tief sein, wer...